Aus den 4 Notizbüchern in Johnnys Schreibtisch wurden 5 und im Herbst 1978 7. Im Herbst 1978, zwischen dem rasch aufeinanderfolgenden Tod von 2 Päpsten, war Greg Stilson zu nationaler Bekanntheit gelangt. Er wurde mit überwältigender Mehrheit ins Abgeordnetenhaus wiedergewählt, und da das Land in einen Proposition 13-Konservatismus verfiel, hatte er die America Now-Partei gegründet. Erstaunlicherweise hatten mehrere Mitglieder des Haus ihre bisherige Parteizugehörigkeit aufgegeben und sich eingegliedert, wie Greg es gerne ausdrückte. Die meisten von ihnen hatten ziemlich gleiche Überzeugungen. Wie Johnny es ausdrückte, waren sie äußerlich liberal in Fragen des Haushalts und erzreaktionär in Fragen der Außenpolitik. Nicht ein einziger hatte bei den Panama-Verträgen für Carters Seite gestimmt. Und wenn man die liberalen Fassaden in den Haushaltsfragen abschälte, waren sie auch sonst ziemlich konservativ. Die America Now-Partei wollte großen Drogendealern den Gar ausmachen. Sie wollte, dass die Städte auf sich allein gestellt schwimmen oder untergehen sollten. Es ist nicht nötig, dass ein Farmer, dem es ohnehin schlecht geht, mit seinen Steuern die wahnwitzigen Programme von New York unterstützt, verkündete Greg. Sie wollte den Sozialhilfesatz für Huren, Zuhälter und Penner sowie Leute mit Vorstrafenregister senken. Sie wollte immense Steuerreformen, welche mit immensen Streichungen von Sozialleistungen finanziert werden sollten. Das alles war ein altes Lied, aber Gregs America Now-Partei hatte eine angenehm klingende, neue Melodie dazu geschrieben. Vor den Vorjahreswahlen schwenkten 7 Kongressabgeordnete und 2 Senatoren um. 6 der Kongressabgeordneten wurden wiedergewählt, ebenso die beiden Senatoren. Von den 9 waren 8 Republikaner gewesen, deren Basis zur Größe eines Stecknadelkopfs geschrumpft gewesen war. Ihr Parteiwechsel und die anschließende Wiederwahl, hatte ein Spötter kommentiert, war ein besserer Trick gewesen als der, welcher den Worten »Lazarus, komm heraus« gefolgt war. Einige behaupteten schon, dass Greg Stilson eine Macht werden könnte, mit der zu rechnen sein würde, und das in gar nicht allzu weiter Ferne. Es war ihm zwar nicht gelungen, allen Umweltschmutz der Welt zum Jupiter oder den Ringen des Saturn zu befördern, aber immerhin hatte er 2 Spitzbuben aus dem Amt jagen können, einen Kongressabgeordneten, der mit einem dubiosen Parkplatzgeschäft seine Schäfchen ins Trockene hatte bringen wollen, sowie einen Präsidentenberater mit einer Vorliebe für Schwulenbars. Sein Heizölgesetzentwurf hatte Weitsicht und Kühnheit bewiesen, und die sorgfältige Führung von der Absegnung durch das Komitee bis zur endgültigen Abstimmung hatte eine verschlagene Bauernschleue bewiesen. 1980 war zu früh für Greg und 1984 vielleicht zu verlockend, um widerstehen zu können. Aber wenn es ihm gelang, bis 1988 kühl zu bleiben, wenn er fortfuhr, seine Basis auszubauen und der Wind der Veränderung seine erblühende Partei nicht hinwegwehte, nun, dann war alles möglich. Die Republikaner waren zu streitenden Splittergruppen zerfallen, und wenn man davon ausging, dass Mondale oder Jerry Brown oder sogar Howard Baker Carters Nachfolger als Präsident werden würde, wer sollte dann Nachfolger werden? Nicht einmal 1992 wäre zu spät für ihn, er war ein vergleichsweise junger Mann. Ja, 1992 klang genau richtig. In Johnnys Notizbüchern waren mehrere politische Cartoons, alle von ihnen zeigten Greg Stilsons ansteckendes, schiefes Grinsen, und auf allen trug er seinen Schutzhelm. Eine, von Oliphant, zeigte Greg, der ein Barrel mit der Aufschrift »Heizölgesetz« den Mittelgang im Haus entlang rollte, den Helm keck in den Nacken geschoben. Weiter vorne stand Jimmy Carter, der sich am Kopf kratzte und verwirrt dreinsah. Er sah nicht in Gregs Richtung, was andeuten sollte, dass er überrollt werden würde. Die Unterschrift lautete »Aus dem Weg, Jimmy!« Der Helm. Der Helm beunruhigte Johnny irgendwie mehr als alles andere. Die Republikaner hatten ihren Elefanten, die Demokraten ihren Esel und Greg Stilson hatte seinen Helm. In Johnnys Träumen schien Stilson manchmal einen Motorradhelm zu tragen und manchmal einen Stahlhelm. In einem separaten Notizbuch bewahrte er die Zeitungsausschnitte auf, die ihm sein Vater geschickt hatte, die die Brandkatastrophe bei Cathys betrafen. Er hatte sie immer wieder studiert, wenngleich aus Gründen, die weder Sam noch Roger noch sein Vater vermutet hätten. Hellseher sagt Feuer voraus, meine Tochter wäre auch gestorben, behauptet dankbare Mutter unter Tränen. Bei der zitierten, dankbaren, tränenreichen Mutter hatte es sich um Patty Strachans Mutter gehandelt. Hellseher, der die Mordfälle von Castle Rock aufgeklärt hat, kündigt im Voraus Feuer an. Zahl der Opfer bei Brand steigt auf 90. Vater behauptet, dass John Smith Neuengland verlassen hat, verweigert Auskunft. Warum? Bilder von ihm, Bilder von seinem Vater, Bilder von diesem nun schon so lange zurückliegenden Autounfall auf der Route 6 in Cleves Mills, als Sarah Bracknell sein Mädchen gewesen war. Jetzt war Sarah Ehefrau und Mutter von zwei Kindern, und in seinem letzten Brief hatte Herb erwähnt, dass Sarah schon ein paar graue Haare hatte. Es schien kaum zu glauben, dass er 31 war, unmöglich, aber wahr. Um alle Ausschnitte herum waren Johnnys Notizen, seine Anstrengungen, alles ein für allemal in seinem Geist in Ordnung zu bringen. Keiner begriff die wahre Bedeutung des Feuers, seinen Zusammenhang mit der viel wichtigeren Frage, was bezüglich Greg Stilson getan werden sollte. Er hatte geschrieben, ich muss etwas wegen Stilson tun, ich muss. Ich hatte Recht mit Cathys, also werde ich auch damit Recht behalten. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Er wird Präsident werden und er wird einen Krieg anfangen. Oder durch Missbrauch des Amtes einen auslösen, was auf dasselbe hinausläuft. Die Frage lautet, wie drastisch sind die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen? Nehmen wir Cathys als Testfall. Es hätte mir fast als ein Zeichen geschickt werden können. Mein Gott, ich fange schon an zu reden wie meine Mutter, aber so ist es nun einmal. Okay, ich wusste, dass ein Feuer ausbrechen würde und dass Leute den Tod finden würden. War das schon ausreichend, sie zu retten? Antwort, es war nicht ausreichend, alle zu retten, weil die Leute eben erst glauben, wenn es zu spät ist. Diejenigen, die zu Chadwars Haus kamen, statt zu Cathys zu gehen, wurden gerettet. Aber es ist wichtig, nicht zu vergessen, dass R.C. diese Party nicht gegeben hat, weil er an meine Voraussage glaubte. Er hat diese Party nur stattfinden lassen, um mir zu meinem Seelenfrieden zu verhelfen. Er wollte mir einen Gefallen tun. Er glaubte erst hinterher daran, hinterher, aber da war's für die Toten und Verbrannten schon zu spät. Also, Frage 2. Hätte ich am Ausgang etwas ändern können? Ja. Ich hätte zum Beispiel mit dem Auto direkt hineinfahren können. Oder ich hätte es schon am Nachmittag selbst in Brand stecken können. Frage 3. Welche Folgen hätte ein solches Vorgehen für mich gehabt? Wahrscheinlich Gefängnis. Wenn ich die Automöglichkeit gewählt und der Blitz dann tatsächlich in der Nacht eingeschlagen hätte, hätte ich wahrscheinlich darauf hinweisen können, dass... Nein, das zieht nicht. Hellseherische Fähigkeiten werden zwar von manchen Kreisen anerkannt, aber ganz bestimmt nicht vom Gesetz. Ich glaube, wenn ich es noch einmal tun müsste, würde ich eine dieser Möglichkeiten ausführen und mich nicht um die Konsequenzen kümmern. Ist es möglich, dass ich meiner eigenen Prophezeiung selbst nicht ganz geglaubt habe? Bei Greg Stilson handelt es sich um eine in jeder Hinsicht schrecklich ähnliche Angelegenheit, nur habe ich hier, Gott sei Dank, viel mehr Zeit. Also noch einmal zum Anfang zurück. Ich möchte nicht, dass Greg Stilson Präsident wird. Wie kann ich das verhindern? Erstens, nach New Hampshire zurückkehren und mich einreihen, wie er das nennt, versuchen, Sand ins Getriebe der America Now-Partei zu streuen, versuchen, ihn zu sabotieren. Er hat genügend Leichen im Keller, vielleicht könnte ich einige ans Licht zerren. Zweitens, jemanden anheuern, der ihn mit Dreck bewirft. Von Rogers Geld ist noch genügend da, um jemanden zu engagieren, der gut ist. Andererseits habe ich den Eindruck, dass Lengthy ziemlich gut war und Lengthy ist tot. Drittens, ihn verwunden oder verstümmeln. Wie Arthur Bremmer Wallace verstümmelt hat, wie wer auch immer Larry Flint verstümmelt hat. Viertens, ihn umbringen, ihn ermorden. Nun einige Nachteile. Die erste Option ist nicht sicher genug. Vielleicht würde mir nichts Konstruktiveres gelingen, als mir eine gehörige Tracht Prügel einzuhandeln, so wie damals Hunter Thompson, als er sein erstes Buch recherchiert hat über die Hells Angels. Was noch schlimmer ist, dieser Kerl, Sonny Elliman, könnte wissen, wie ich aussehe nach der Begegnung bei der Veranstaltung in Trimble. Ist es nicht üblich, Akten über Leute anzulegen, die gefährlich werden können? Ich wäre kaum überrascht, wenn Stilson einen Mann auf der Lohnliste hat, der weiter nichts tut, als Akten über zweifelhafte Leute und Gegner auf dem Laufenden zu halten, und ich gehöre ganz bestimmt dazu. Dann Option 2. Angenommen, dass alle Leichen bereits entfernt wurden, falls Stilson sich bereits höhere politische Ziele gesteckt hat, und all seine Aktionen deuten ja darauf hin, dann dürfte er sie inzwischen längst fortgeschafft haben. Und noch etwas, Leichen im Keller sind nur so schlimm, wie die Presse sie machen will, und die Presse mag Stilson, er hofiert sie. In einem Roman würde ich wahrscheinlich selbst zum Privatdetektiv werden und ihm etwas anhängen, aber die traurige Tatsache ist, ich weiß nicht, wo ich überhaupt anfangen sollte. Man sollte meinen, dass mir meine Fähigkeit, Menschen zu lesen, Dinge zu finden, die verloren gingen, um Sam zu zitieren, dabei helfen würde. Wenn ich etwas über Lankty herausfinden könnte, würde das Blatt wenden. Aber ist es nicht wahrscheinlich, dass Stilson das alles an Sonny Elliman delegiert? Und trotz meines Verdachts kann ich nicht einmal sicher sein, dass Lankty überhaupt noch auf Stilsons Spur war, als er ermordet wurde. Es wäre möglich, dass ich Sonny Elliman an den Galgen bringe und Stilson trotzdem nicht aus dem Weg schaffe. Kurz und gut, die zweite Alternative ist einfach nicht sicher genug. Es steht so viel auf dem Spiel, dass ich nicht einmal wage, sehr oft an das große Bild zu denken. Ich bekomme jedes Mal die hirnbohrendsten Kopfschmerzen dabei. In meinen kühnsten Augenblicken habe ich sogar schon daran gedacht, ihn auf Drogen anzutörnen, wie es dem Schauspieler Gene Hackman in French Connection 2 erging, ihn dazu zu bringen, total auszuflippen, indem ich LSD in sein Dr. Pepper mische oder was immer er trinkt. Aber das ist nichts weiter als Schmuh aus den Gangsterfilmen, Gordon Liddy-Scheiße. Die Probleme sind so groß, dass man über diese Option eigentlich kein Wort mehr verlieren muss. Vielleicht könnte ich ihn entführen, immerhin ist der Typ nichts weiter als ein US-Repräsentant. Ich habe keine Ahnung, woher ich Heroin oder Morphium bekommen könnte, aber LSD könnte ich jede Menge von Larry McNaughton direkt hier beim Straßenbau im guten alten Phoenix bekommen. Er hat Tabletten für jeden Zweck. Aber angenommen, wenn wir bereit sind, das Obige anzunehmen, er genießt seine Trips ganz einfach nur. Ihn erschießen und verstümmeln? Vielleicht könnte ich das. Ich denke, unter den richtigen Umständen könnte ich es, etwa wie bei dieser Kundgebung in Trimble. Angenommen, ich tue es. Nach dem Zwischenfall in Laurel war George Wallace niemals wieder eine ernstzunehmende politische Macht. Andererseits führte FDR seinen Wahlkampf vom Rollstuhl aus und machte es zu seinem Vorteil. Bleibt immer noch das Attentat, der große Knall. Das ist die eine unbestreitbare Alternative. Als Leiche kann man nicht für die Präsidentschaft kandidieren. Wenn ich den Abzug ziehen kann, und wenn ich es kann, welche Konsequenzen würde es für mich haben? Wie Bob Dylan sagt, Honey, do you have to ask me that? Es gab noch viele andere Notizen und Anmerkungen, meist nur flüchtig hingekritzelt, aber die einzige wichtige davon war ausgeschrieben und sauber umrandet. Angenommen, dass sich Mord als einzige Alternative erweist und angenommen, dass ich tatsächlich den Abzug ziehen kann. Mord ist immer noch Unrecht. Mord ist Unrecht. Mord ist Unrecht. Es könnte noch eine andere Lösung geben. Ach, Gott sei Dank ist noch jahrelang Zeit. Aber nicht für Johnny. Anfang Dezember 1978, kurz nachdem Leo Ryan, ein Kongressabgeordneter aus Kalifornien, auf einem Dschungelflugplatz im südamerikanischen Guyana erschossen worden war, fand Johnny heraus, dass für ihn die Zeit beinahe abgelaufen war.